Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Loschwitz, 3. Juni 1788. Du würdest eher einen Brief von mir erhalten haben, wenn ich nicht wegen der Adresse Zweifel gehabt hätte. Den letzten habe ich durch Göschen an Bertuch geschickt. Es ist nun beschlossen, dass wir nach Karlsbad gehen, und zwar zu Anfang des Julius. Demjani hielt es für nützlich, und dies bestimmte mich schon, weil es mir eigentlich um einen Anlass zu einer solchen Reise zu tun war, die ich mir längst als sehr angenehm vorgestellt habe. Hartwig hält meinen Zufall entweder für Folge einer Verstopfung der Leber oder, wie ihm bei meiner bisherigen Gesundheit wahrscheinlicher ist, eine Anhäufung von gallichtem Schleim und andern Kruditäten im Darmkanal. Diese verursachen den Reiz in den Eingeweiden und der Leber, wodurch die Galle in die Blutgefäße getrieben wurde, etc. Das Karlsbad sei das sicherste und kürzeste Mittel, und besonders jetzt, da das Übel noch nicht eingewurzelt sei. Wir nehmen das Kind mit, da es noch an der Brust und wir also weniger zu besorgen haben. Von Zerbst haben wir Nachricht, dass der Onkel sehr kränkelt. Er kann sich von dem letzten Anfall des Podagra nicht erholen und hat eine Art von schleichendem Fieber. Aus dieser Ursache hat er unseren Besuch für dies Jahr mit vielen Entschuldigungen verbeten. Desto eher können wir nach Karlsbad reisen. Minna hat sich recht hübsch erholt und das Kind ist sehr wohl. Dorschen leidet jetzt weniger als sonst an den Augen. Dein Aufenthalt auf dem Lande ist sehr nach meinem Sinne. Freilich ist's für deine Arbeiten besser, wenn du eine ausschließende Anhänglichkeit an irgendein Wesen in der Nähe vermeiden kannst. Bist du nicht zu ängstlich in Ansehung deiner Lektüre? Ich kenne das Gefühl, wenn man sich unter Menschen und Büchern herumtreibt, wo man aller Augenblicke Spuren einer Belesenheit findet, durch die man beschämt wird. Aber es fragt sich, ob eine solche Belesenheit für den wahren Gehalt des Schriftstellers so sehr wuchert. In deinem Falle würde ich stolz auf eine gewisse Fremdheit in einigen Fächern sein. Vielleicht ist eben dadurch deine Fantasie reger und lebendiger geworden, dass du früher aus dir selbst geschöpft und nicht bloß fremde Arbeit benutzt hast. Ich habe mehr gelesen als du, aber vielleicht hätte ich mehr Talent zu eigener Schöpfung, wenn meine Kräfte bei dem trägen Genuss fremder Geistesprodukte nicht erschlafft wären. Ich komme immer darauf zurück, dass du nicht berufen bist, ein Gelehrter, sondern ein Künstler zu sein. Also würdest du Unrecht tun, wenn du solche Stunden, die du zu eigenen Produkten oder zur Erhöhung deiner Kunstfertigkeit gebrauchen könntest, zur Erwerbung von Kenntnissen, die du entbehren kannst, verschwendetest. was du allenfalls zur Vollendung deiner persönlichen Ausbildung noch zu lesen brauchst, ist gewiss wenig, und dazu sind die Stunden der Erholung hinreichend. Weißt du nicht, wer von Weimar nach Karlsbad geht und zu welcher Zeit? Dir wäre es wohl nicht möglich, uns da zu treffen? Schicke mir doch das Hutfutteral mit der Kutsche, wie die Bücher, und je eher, je lieber. Rollig war hier mit seiner neuen Harmonika. Er wollte Konzert geben und brachte in dem musikalischen Dresden nur 20 Billets an. Natürlicherweise gab er das Konzert nicht. Ich habe ihn kennenlernen und er hat mir gefallen. Seine Wärme für gewisse musikalische Feinheiten, die an ihm natürlich ist, und eine gewisse Originalität macht ihn interessant. Lebe wohl. M und D grüßen schönstens. K.